Bayern 2. Radiotexte. Mit Judith Heidkamp. Es war 1985, 40 Jahre nach Kriegsende. Da veröffentlichte die französische Schriftstellerin Marguerite Duras ein kaum erträgliches Buch. Es hieß »Der Schmerz«. Im ersten Teil sind alte Tagebucheinträge enthalten, die davon handeln, wie sie in Paris auf die Rückkehr ihres Mannes aus dem KZ Dachau wartet, wie er ihr mehr tot als lebendig zurückgebracht wird, wie sie ihn mit Hilfe eines Arztes ins Leben zurückholt und wie sie ihm dann bestätigt, dass sie sich weiterhin von ihm scheiden lassen will, wie vor seiner Verhaftung ausgemacht, um seinen besten Freund zu heiraten. Das war auch 1985, 40 Jahre nach den Geschehnissen, ein enorm schockierender Text. Damals wurde Duras vorgeworfen, zu schonungslos mit ihrem früheren Mann umgegangen zu sein, ein Vorwurf, der auch von ihm selbst kam. Das Unerträgliche an »Der Schmerz« aber ist, so meine ich, von heute aus betrachtet auch etwas anderes. Die Genauigkeit, mit der Duras das in keine moralischen Kategorien mehr passende Verhalten des Menschen in absolut entgrenzten Situationen gegenüber äußerster Gewalt beschreibt. Das ist auch das Thema der Erzählungen, die sie an die Tagebucheinträge angeschlossen hat und von denen sie ausdrücklich sagt, dass sie sich mit handelnden Personen identifiziert. Duras war im Widerstand aktiv und beschreibt die Erfahrung der folternden Therese in Albert vom Kapital aus eigenem Erleben, ein Text, den Sie in dieser Sendung hören. Und auch die Geschichte der Ich-Erzählerin in Monsieur X, genannt Pierre Rabier, ist ihre eigene. Während der Besatzung von Paris und während ihr Mann schon verhaftet war, traf sie sich auf Geheiß ihrer Widerstandsgruppe immer wieder mit einem Gestapo-Mann, um Informationen zu sammeln. Den Hauptteil dieser Erzählung hörten Sie am letzten Donnerstag und er ist auch noch als BR-Podcast unter Lesungen zu finden. Hier folgt jetzt der Schluss von Monsieur X, genannt Pierre Rabier, und danach die Erzählung Albert vom Kapital. Es liest Doris Wolters. Eines Tages, sagt Pierre Rabier, sollte ich Juden verhaften. Wir sind in die Wohnung gekommen, es war niemand da. Auf dem Tisch im Esszimmer lagen Farbstifte und eine Kinderzeichnung. Ich bin wieder weggegangen, ohne auf die Leute zu warten. Er ist sogar so weit gegangen, mir zu sagen, für den Fall, dass er es gewusst hätte, hätte er mich vor meiner Verhaftung gewarnt. Ich übersetze: für den Fall, dass ein anderer als er mich hätte verhaften sollen. So ist er. Von einer absoluten Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Schmerz. Doch er leistet sich den Luxus, gewisse private Schmerzgefühle zu haben. Und ihnen verdanken wir unser Leben, der kleine Jude und ich. Ich sehe ihn wieder an. Mit dem Wein kommt es immer häufiger vor. Er spricht von Deutschland. Ich kann seinen Glauben nicht teilen. Er ist an sich unbegreiflich, vor allem für die anderen, die französischen Besiegten. Ich sage zu ihm: es ist aus, vorbei. In 3 Tagen wird Montgomery in Paris sein. Sie verstehen das nicht. Das ist unmöglich. Unsere Kraft ist unerschöpflich. Nur die Deutschen können das verstehen. Er wird an der Vernunft der Götter sterben. Das jedenfalls werden die Zeitungen schreiben. Ich sage, er wird in 3 Nächten sterben. Ich erinnere mich ganz genau. Ich betrachtete sein neues Hemd. Er trug einen kastanienbraunen Anzug. Sein Hemd hatte einen Schillerkragen und war auf den Anzug abgestimmt, von einem leicht goldglänzenden Beige. Ich habe gedacht, dass es schade sei für dieses neue Hemd, ausgerechnet an einen zum Tode Verurteilten geraten zu sein. Ich habe noch einmal ganz fest gedacht und ihn dabei ganz fest angesehen. Ich sage dir, dass du dir heute Nachmittag keine Schuhe kaufen wirst, weil es sich nicht mehr lohnt. Er hört nicht. Ich denke, dass er meine Gedanken nicht hören darf, dass er nichts mehr darf, dass er nur noch zu sterben hat. Ich denke, dass er, wenn er mich zwingt, so zu trinken, bereits in der Verzweiflung der Niederlage lebt. Es ist seltsam, dass er es nicht weiß. Er glaubt, dass er mir zu trinken gibt, um anschließend zu versuchen, mich in ein Hotel zu schleppen. Aber ihm entgeht, dass er noch nicht weiß, was er mit mir in diesem Hotel tun wird. Ob er mich nehmen oder ob er mich töten wird. Er sagt, ach, das ist ja entsetzlich. Sie sind schon wieder magerer geworden. Ich kann das nicht ertragen. An diesem Morgen spüre ich ganz deutlich, dass ausgerechnet derjenige, der die Juden verhaftet und in die Krematorien schickt, den Anblick nicht erträgt, den ich seinen Augen biete, den einer mageren und leidenden Frau, in dem Moment, wo er die Ursache ist. Er wird oft sagen, dass er, wenn er Bescheid gewusst hätte, meinen Mann nicht verhaftet hätte. Jeden Tag entschied er über mein Schicksal. Und jeden Tag hätte mein Schicksal, wenn er Bescheid gewusst hätte, sagte er, anders ausgesehen. Ob er es gewusst hat oder nicht, vorher oder nachher, mein Schicksal war in seinen Händen. Diese Macht ist der Polizei übertragen. Doch gewöhnlich ist man bei der Polizei von seinen Opfern abgeschnitten. Er, der mich kannte, hatte die Bestätigung seiner Macht. Er kannte die wunderbare Möglichkeit, in den Schatten seiner Handlungen zu treten, diese Heimlichkeit seiner selbst vor sich selbst zu genießen. Ich stelle plötzlich fest, dass in diesem Restaurant eine große Angst herrscht. Erst als sich meine Angst aufgelöst hat, habe ich diese Angst gesehen. Die 40, 50 Personen, die sich dort befanden, waren in den kommenden Tagen vom Tod bedroht. Ein Gemetzel. Jetzt schon. Ich erinnere mich an den Wein. Frisch. Rot. Ich erinnere mich, dass er nicht trank. Sie kennen Deutschland nicht. Und Hitler auch nicht. Hitler ist ein Militärgenie. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass in 2 Tagen riesige Truppenverstärkungen aus Deutschland kommen werden. Sie sollen bereits die Grenze passiert haben. Der englische Vormarsch wird gestoppt. Ich glaube es nicht. Hitler ist kein Militärgenie. Ich füge noch hinzu, ich habe ebenfalls Informationen. Sie werden sehen. Die Dame zeigt auf mich und sagt, was erzählt sie da? Rabier dreht sich nach ihr um. Er ist plötzlich kalt, reserviert. Sie hat nicht die gleichen Ansichten über den Krieg wie wir, sagt Rabier. Die Frau versteht nicht, was Rabier sagt. Auch nicht, warum er plötzlich diesen so unfreundlichen Ton hat. Ich sehe, wie sie auf der Straße ihr Fahrrad abstellen. Es ist D. Als 2. Person haben sie ein junges Mädchen gewählt. Ich schlage die Augen nieder. Rabier sieht sie an, dann lässt er sie aus den Augen. Er merkt nichts. Sie muss 18 sein. Sie ist eine Freundin. Ich würde mich weniger aufregen, wenn sie durch eine Feuersglut gingen. Sie gehen durch das Restaurant. Sie suchen einen Tisch. Es gibt sehr wenige freie Tische. Sie müssen allmählich fürchten, dass sie keinen Tisch finden. Ich sehe sie, ohne sie anzusehen. Ich trinke. Endlich finden sie einen Tisch. Er ist 2 Tische von dem unseren entfernt, dem unseren gegenüber. Ich bemerke, dass noch ein anderer frei war, etwas weiter weg. Den haben sie nicht genommen. Sie haben den gewählt, der am nächsten ist. Vielleicht sind sie bereits von ihrer Rolle besessen, beherrscht von Unvorsichtigkeit und kindlichem Ungestüm. Ich husche mit dem Blick über ihre Gesichter hinweg. Ich sehe die Freude, die sie in den Augen haben. Sie sehen sie ebenso in meinen Augen. Rabier spricht. Gestern, sehen Sie, habe ich einen jungen 20-jährigen Mann verhaftet, in der Nähe des Invalidendoms. Die Mutter des jungen Mannes war da. Es war furchtbar. Wir haben den jungen Mann in Gegenwart seiner Mutter verhaftet. Ein Kellner ist an ihren Tisch gekommen. Sie lesen die Speisekarte. Ich esse, ich weiß nicht mehr was. Rabier fährt fort. Es war furchtbar. Diese Frau schrie und brüllte. Sie erklärte uns, dass ihr Kind ein gutes Kind sei. Dass sie, seine Mutter, es wisse, dass wir ihr glauben müssten. Aber sehen Sie, das Kind, es sagte nichts. Ein Geiger kommt ins Restaurant. Es wird alles einfacher werden. Ich nehme den Faden wieder auf. Und das Kind sagte nichts? Nichts. Es war außerordentlich. Es war ganz ruhig. Es versuchte, seine Mutter zu trösten, bevor es uns folgte. Ach, es war uns so viel näher als seiner Mutter. Es war außerordentlich. Sie rufen den Geiger zu sich. Ich warte. Ich antworte Rabier nicht. Da, es ist ein Lied, das ich kenne, das wir zusammen sangen, wenn wir uns trafen. Ich muss furchtbar lachen. Ich kann überhaupt nicht mehr aufhören zu lachen. Rabier sieht mich verständnislos an. Was haben Sie? Der Krieg ist zu Ende. Es ist soweit. Das ist das Ende. Das Ende Deutschlands. Und das macht Spaß. Er lächelt mich immer noch freundlich an und sagt zu mir Folgendes, was unvergesslich ist. Und auch großartig, wenn man Nazi ist. Ich kann verstehen, dass Sie das hoffen. Sehen Sie, ich kann es durchaus verstehen. Aber das ist einfach nicht möglich. Deutschland hat verloren, es ist aus. Ich lache, ich kann nicht mehr aufhören. Auch Sie lachen dort drüben am Tisch. Der Geiger spielt nach Herzenslust. Rabier sagt, Sie sind fröhlich, das freut mich jedenfalls. Ich sage, Sie hätten diesen jungen Mann in Ruhe lassen können, am letzten Tag vor dem Ende. Was konnte Ihnen das schon ausmachen? Sie haben ihn getötet, um sich zu beweisen, dass der Krieg nicht zu Ende ist, nicht wahr? Und nun kommt, was wir schon wussten, die und ich. Das ist es nicht. Der Krieg wird für Leute wie mich nicht aufhören. Ich werde Deutschland auch weiterhin dienen bis zum Tod. Ich werde Frankreich nicht verlassen, wenn Sie es wissen wollen. Sie werden nicht in Frankreich bleiben können. Ich habe noch nie so gesprochen. Ich gestehe ihm gewissermaßen, wer ich bin, und er will es nicht hören. Deutschland kann nicht verlieren, und im Grunde wissen Sie das genau. In 2 Tagen werden Sie eine Überraschung erleben. Nein, es ist aus, vorbei. In 2 oder 3 Tagen oder 4 Tagen wird Paris frei sein. Die Dame nebenan hört alles, was wir sagen, trotz der Geige. Die Angst hat mich verlassen. Sicherlich der Wein. Die Dame schreit. Ja, was will sie denn sagen? Wir haben ihren Mann verhaftet, sagt Rabier. Ach, darum. Eben darum, sagt Rabier. Sie ist Französin. Viele von diesen Leuten betrachten meine Freunde, dieses Liebespaar, das plötzlich an ihrem Ort aufgetaucht ist. Sie suchen allem Anschein nach nicht herauszufinden, wer sie sind. Sie lächeln, getröstet. Der Tod ist also nicht so nahe. Der Geiger spielt vor den beiden verirrten Verliebten wieder das Lied. Ich stelle fest, dass nur sie und ich keine Angst haben. Die Lieder, die der Geiger spielt, sind neu. Lieder der deutschen Besatzung. Für sie schon herzzerreißend, überholt, schon Vergangenheit. Ich frage Rabier, die Panzertüre, nützt das was? Es ist teuer, er lächelt wieder, aber es nützt was. Die Dame von der Gestapo sieht mich fasziniert an. Sie möchte etwas über das Ende wissen. Ich komme aus einem für sie fernen Land. Ich komme aus Frankreich. Ich glaube, sie möchte mich fragen, ob es wirklich das Ende ist. Ich frage, was werden Sie tun? Ich habe an eine kleine Buchhandlung gedacht, sagt Rabier. Die Bibliophilie war schon immer meine Leidenschaft. Vielleicht könnten Sie mir helfen? Ich versuche, ihm ins Gesicht zu sehen. Es gelingt mir nicht. Ich sage, wer weiß. Ich erinnere mich plötzlich an etwas, das man mir über die Angst gesagt hat. Dass man im Maschinengewehrfeuer die Existenz seiner Haut wahrnimmt. Ein 6. Sinn, der zum Vorschein kommt. Ich bin betrunken. Es fehlt nicht mehr viel und ich sage ihm, dass man ihn umlegen wird. Vielleicht nur noch ein einziges Glas Wein. Plötzlich ist eine Leichtigkeit zu leben in mir, wie wenn man im Sommer ins Meer springt. Alles wird möglich, um ihn nicht zu täuschen, ihn, den Denunzianten. Ihm sagen, dass man ihn umlegen wird, in einer Straße im 6. Arrondissement. Vielleicht ist es einfach nur die Aussicht auf einen Tadel von D., der mich davon abhält, ihm Bescheid zu sagen. Wir haben das Restaurant verlassen, beide mit dem Fahrrad, er einige Meter vor mir. Ich erinnere mich, wie er in die Pedale trat, ganz ruhig. Ein Pariser Straßenfahrer. Um seine Knöchel sind eiserne Handschellen. Darüber muss ich lachen. Seine Aktentasche liegt auf dem Gepäckträger, festgezurrt mit einem Riemen. Ich hebe eine Sekunde lang die rechte Hand und tue so, als zielte ich auf ihn. Peng. In der Ewigkeit tritt er immer noch in die Pedale. Er dreht sich nicht um. Ich lache. Ich ziele auf seinen Nacken. Wir fahren sehr schnell. 3 Meter vor mir die volle Breite seines Rückens. Sehr groß. Unmöglich, ihn zu verfehlen. So groß ist er. Peng. Ich lache. Ich greife wieder nach dem Lenker, um nicht zu fallen. Ich ziele sehr gut. Die Mitte des Rückens scheint mir sicherer. Peng. Er hält an. Ich halte hinter ihm. Dann gehe ich zu ihm. Er ist blass. Er zittert. Endlich. Er sagt es ganz leise. Kommen Sie mit mir. Ich habe einen Freund, der hier ganz in der Nähe eine kleine Wohnung hat. Wir könnten zusammen etwas trinken. Es war in einer großen Kreuzung. Der Kreuzung nach Châteaudun, glaube ich. Es herrschte Hochbetrieb. Wir verschwanden in der Menschenmenge auf den Bürgersteigen. 1 Minute, flehte Rabier. Kommen Sie auf 1 Minute mit. Ich sage, nein. Ein andermal. 1 Minute, flehte Rabier. Kommen Sie auf 1 Minute mit. Ich sage, nein. Ein andermal. Er wusste, dass ich niemals annehmen würde. Er hatte mich gefragt, um gefragt zu haben, gewissermaßen bevor er Adieu sagte. Er war in einer großen Erregung, doch ohne wirkliche Überzeugung. Die Angst beschäftigte ihn schon zu stark und, sagen wir, die Hoffnungslosigkeit. Plötzlich gibt er den Kampf auf. Er tritt unter ein Gewölbe und entfernt sich mit seinem Beamtenschritt. Er hat mich nie wieder angerufen. 11 Uhr abends, einige Tage darauf, kam die Befreiung. Er muss wohl auch den wunderbaren Lärm der Kirchenglocken von Paris gehört haben und hat vielleicht auch die Masse der Menschen gesehen, die alle draußen waren. Dieses unaussprechliche Glück. Und dann hat er sich sicherlich in dem Stall in der Rue de Renaud versteckt. Seine Frau und sein Sohn sind bereits in der Provinz, er ist allein. Seine Frau, unbedeutend und schön, sagt ein Zeuge, die man zum Prozess vorgeladen hatte, sagte aus, sie habe nichts von den Polizeiaktivitäten ihres Mannes gewusst. Wir haben versucht, ihn vor dem Justizapparat zu bewahren und ihn selbst zu töten. Ihm die übliche Ochsentour vor den Schwurgerichten zu ersparen. Wir hatten sogar den Ort schon vorgesehen, Boulevard Saint-Germain. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Wir haben ihn nicht gefunden. Wir haben also die Polizei von seiner Existenz unterrichtet. Die Polizei hat ihn aufgestöbert. Er war im Konzentrationslager Drancy. Allein. Beim Prozess habe ich 2-mal als Zeuge ausgesagt. Beim 2. Mal hatte ich vergessen, von dem jüdischen Kind zu sprechen, das er verschont hatte. Ich bat darum, noch einmal gehört zu werden. Ich sagte, dass ich vergessen habe zu sagen, dass er eine jüdische Familie gerettet hat. Ich erzählte die Geschichte von der Zeichnung des jüdischen Kindes. Ich sagte auch, dass ich inzwischen erfahren habe, dass er auch 2 jüdische Frauen gerettet hat, die er in die freie Zone hat bringen lassen. Der Oberstaatsanwalt brüllte. Er hat zu mir gesagt, Sie wissen wohl nicht, was Sie wollen. Zuerst belasten Sie ihn, jetzt verteidigen Sie ihn. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Ich habe geantwortet, dass ich die Wahrheit sagen wolle, damit sie gesagt worden sei für den Fall, dass diese beiden Fakten ihm die Todesstrafe hätten ersparen können. Der Generalstaatsanwalt forderte mich auf, den Saal zu verlassen. Er war aufgebracht. Der Saal war gegen mich. Ich bin hinausgegangen. Ich habe bei Rabiers Prozess erfahren, dass er seine Ersparnisse in den Kauf von Originalausgaben gesteckt hat. Von Mallarmé, Gide und auch von Lamartine, von Chateaubriand, vielleicht auch von Giraudoux. Bücher, die er nie gelesen hatte, die er niemals lesen würde, die er vielleicht zu lesen versucht hatte, jedoch ohne, dass es ihm gelungen ist. Diese Auskunft macht allein schon in meinen Augen, genauso wie sein Beruf, diesen Mann aus, den ich gekannt habe. Zusätzlich zu seinem Aussehen eines feinen Herrn, zu seinem Glauben an Nazi-Deutschland und auch zu seiner gelegentlichen Güte, seinen Zerstreuungen, seinen Unvorsichtigkeiten. Vielleicht auch seiner Bindung an mich. Mich, durch die er sterben wird. Und dann ist mir Rabier völlig aus dem Sinn gekommen. Ich habe ihn vergessen. Er muss wohl im Winter 1944-45 erschossen worden sein. Ich weiß nicht, wo das geschehen ist. Man hat mir gesagt, sicherlich im Gefängnishof von Fresnes, wie üblich. Mit dem Sommer kam die deutsche Niederlage. Sie war total. Sie erstreckte sich auf ganz Europa. Der Sommer kam mit seinen Toten, seinen Überlebenden, seinem unvorstellbaren Schmerz, der von den deutschen Konzentrationslagern ausstrahlte. In Marguerite Duras »Der Schmerz« folgt an dieser Stelle die Erzählung »Albert vom Kapital«. Eine Widerstandsgruppe im gerade befreiten Paris hat einen Denunzianten ausgemacht. Er soll zu einem Geständnis gebracht werden, auch mit Hilfe von Folter. Thérèse hat das Verhör übernommen. Wieder liest Doris Wolters. Der Denunziant steht auf. Er sieht aus wie jemand, der gerade wach wird. Er zieht seine Jacke aus. Sein Gesicht ist leichenblass. Er ist sehr kurzsichtig. Sicherlich sieht er trotz seiner Brille so gut wie nichts. Seine Bewegungen sind sehr langsam. Thérèse findet, dass der Kamerad den falschen Ton anschlägt. Im Gegensatz zu dem, was er sagt, haben sie Zeit in Hülle und Fülle. Er legt seine Jacke auf den Stuhl. Die Kameraden warten immer noch rechts und links von ihm. Sie schweigen. Der Denunziant ebenfalls. Thérèse ebenfalls. Hinter der geschlossenen Tür Geflüster. Er braucht lange, um seine Jacke auf den Stuhl zu legen. Er tut es sorgfältig. Langsam gehorcht er. Es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig. Der Denunziant hat eine Krawatte. Er hatte sie noch vor 3 Monaten, vor 1 Stunde. Eine Krawatte und Zigaretten und einen Aperitif gegen 5 Uhr nachmittags. Es gibt Unterschiede zwischen den Menschen. Thérèse betrachtet den Denunzianten. Es ist selten, dass sie so offensichtlich sind wie heute Abend. Es ist schwindelerregend. Dieser hier ging in die Rue des Haussets. Er stieg eine Treppe hinauf, er klopfte an eine bestimmte Tür. Dann sagte er, dass er die Personenbeschreibung habe. Groß, dunkelhaarig, 26 Jahre alt, die Adresse, die Uhrzeit. Man händigte ihm einen Umschlag aus. Er sagte, merci, Monsieur. Dann ging er ins Café Le Capital, einen Aperitif trinken. Thérèse sagt, man hat dir gesagt, dass du dich beeilen sollst. Der Denunziant hebt den Kopf. Dann, mit einer Verzögerung, mit einer leisen Stimme, die kindlich klingen soll, ich beeile mich so gut ich kann, glauben Sie mir, aber warum? Er unterbricht sich selber. Er betrat das Gebäude in der Rue des Haussets, ohne je zu warten. Die Innenseite seines Kragens ist schmutzig. Er hat nie warten müssen, nie. Oder wenn, dann bat man ihn, sich zu setzen, wie bei Freunden. Sein Hemd ist schmutzig unter dem weißen Kragen. Ein Denunziant. Die beiden Burschen reißen ihm die Unterhose herunter. Er stolpert und fällt in die Ecke des Raums wie ein großes Paket mit einem dumpfen Geräusch. Roger spricht fast nicht mehr mit ihr, seitdem sie sich wegen der deutschen Kriegsgefangenen angeschrien haben. Es gibt noch andere. Es gibt nicht nur Roger. In der Ferne die letzten Schützen auf den Dächern. Es ist vorbei. Der Krieg ist aus Paris ausgezogen. Überall. In den Torwegen, auf den Straßen, in den vollen Hotelzimmern, der Jubel. Überall kleine Mädchen wie sie mit diesen Soldaten, die hier gelandet sind. Überall viele andere, für die es vorbei ist, die müßige Trauer. Aber für sie ist es nicht vorbei. Weder die Freude noch die sanfte Trauer des Endes sind möglich. Ihre Rolle ist es, hier zu sein, allein mit diesem Denunzianten und den beiden aus Moluc, eingeschlossen mit ihnen, in diesem geschlossenen Raum. Jetzt ist er nackt. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie mit einem nackten Mann zusammen ist, ohne dass es wegen der Liebe ist. Er steht da, auf den Stuhl gestützt, die Augen niedergeschlagen. Er wartet. Es gibt andere, die einverstanden wären. Da sind zunächst einmal diese beiden da, die beiden Kameraden. Dann sicherlich noch andere, die gewartet haben und die noch nichts bekommen haben und die immer noch warten und die mit der Freiheit nichts anzufangen wissen, weil sie immer noch warten. Jetzt liegen seine Sachen auf dem Stuhl. Er zittert. Er zittert. Er hat Angst. Angst vor uns. Vor uns, die Angst hatten. Vor denen, die Angst gehabt hatten, hatte er große Angst. Jetzt ist er nackt. Deine Brille, sagt Albert. Er nimmt sie ab und legt sie auf seine Sachen. Er hat alte, welke Hoden, in Tischhöhe. Er ist fett und rosig, im Schein der Sturmlaterne. Er hat einen Geruch, den Geruch schlecht gewaschenen Fleisches. Die beiden Jungs warten. Es waren 300 Francs für einen Kriegsgefangenen, stimmt das? Der Denunziant stöhnt zum ersten Mal. Und für einen Juden, wie viel? Aber ich sage doch, dass Sie sich irren. Was wir wollen, sagt Therese, ist, dass du uns zunächst einmal sagst, wo sich Albert vom Kapital befindet und dann, was du mit ihm gemacht hast, wen du mit ihm aufgesucht hast. Er flennt ohne Tränen. Aber ich sage Ihnen doch, dass ich ihn nicht näher kannte. Die Tür des Raums geht auf, alle anderen kommen schweigend herein. Die Frauen stellen sich in den Vordergrund, die Männer dahinter. Es geniert Therese wohl etwas, dass sie in flagranti dabei ertappt wird, wie sie den nackten alten Mann betrachtet. Doch sie kann sie nicht bitten, hinauszugehen. Dazu gibt es keinen Grund. Sie könnten genauso gut an ihrer Stelle sein. Sie befindet sich hinter der Sturmlaterne. Man sieht ihre kurzen schwarzen Haare, die Hälfte ihrer weißen Stirn. Sie hat sich wieder hingesetzt. »Los«, sagt Therese, »er muss uns zuerst einmal sagen, wie wir den anderen finden können. Albert vom Kapital.« Ihre Stimme ist unsicher, ein wenig zittrig. Einer der vier Arme hat den ersten Schlag getan. Er dröhnt seltsam. Der zweite Schlag. Der Denunziant versucht auszuweichen, er brüllt. »Ihr tut mir weh.« Hinter ihm lacht jemand und sagt, »Stell dir vor, es ist nicht aus Versehen.« Man sieht ihn deutlich im Licht der Sturmlaterne. Die Jungs schlagen hart zu. Sie schlagen auf die Brust mit den Fäusten, langsam, kräftig. Während sie schlagen, schweigt man im Hintergrund. Sie hören auf zu schlagen und schauen wieder zu Therese. »Verstehst du jetzt besser? Das ist nur ein Anfang«, sagt Lucien. Er reibt sich die Brust und stöhnt leise. »Anschließend musst du uns sagen, wie du bei der Gestapo reingekommen bist?« Ihre Stimme ist abgehackt, aber wieder fest. Jetzt ist der Anfang gemacht. Die Sache läuft. Die Jungs haben gut zugeschlagen. Es ist ernst, es ist wahr. Man foltert einen Menschen. Man kann nicht einverstanden sein damit, aber man kann sich weder darüber lustig machen, noch daran zweifeln, noch deswegen bedrückt sein. »Na?« »Nun, wie alle«, sagt der Denunziant. Die Gruppe, die gespannt hinter ihm wartet, entspannt sich. Er flennt. »Naja, Sie haben keine Ahnung.« Er schweigt. Er reibt sich mit den beiden flachen Händen die Brust. Er hat gesagt, wie alle. Er hat gesagt, wie alle. Er glaubt, sie hätten keine Ahnung. Er hat nicht gesagt, dass er nicht hineinging. Man hört die im Hintergrund murmeln. Er ging hinein. Er sagt, dass er hineinging. Bei der Gestapo. In der Rue des Saussets. Auf seiner Brust erscheinen breite violette Flecken. »Du sagst, wie alle? Gingen alle bei der Gestapo ein und aus?« Im Hintergrund »Schweinehund, Schweinehund, Schweinehund!« Das macht die Runde. Er hat Angst. Er richtet sich wieder auf und versucht zu sehen, von wem das kommt. Es sind viele Leute da. Er kann niemanden ausmachen. Auch er muss wohl glauben, er sei im Kino. Er zögert, dann fasst er sich wieder. »Man musste seinen Personalausweis zeigen. Man ließ ihn unten, und wenn man dann runterkam, bekam man ihn wieder.« Hinter uns fängt es wieder an. Misthaufen, Schweinehund, Drecksau. Ich ging hin wegen Schwarzmarktgeschäften. Ich glaubte, nichts Böses zu tun. Ich bin immer ein guter Patriot gewesen, wie Sie. Ich verkaufte Ihnen irgendwelchen Plunder. Jetzt, es war vielleicht ein Fehler, ich weiß nicht. Sein Ton ist immer noch weinerlich, kindlich. Das Blut beginnt zu fließen. Die Haut auf seiner Brust ist aufgeplatzt. Er scheint nicht darauf zu achten. Er hat Angst. Als er von Schwarzmarkt gesprochen hat, gab es im Hintergrund ein neues Gemurmel. Schweinehund, alte Sau, Misthaufen. Roger ist hereingekommen. Er steht in dem hinteren Haufen. Therese hat seine Stimme erkannt. Auch er hat gesagt, Schweinehund. Haut drauf, sagt Therese. Sie schlagen nicht, wie es gerade kommt. Sie könnten vielleicht kein Verhör führen, aber sie können schlagen. Sie schlagen intelligent. Sie machen langsam, wenn man glauben kann, dass der andere etwas sagen will. Sie fangen genau dann wieder an, wenn man spürt, dass er sich wieder erholt. Was für eine Farbe hatte denn der Personalausweis, mit dem du bei der Gestapo reingekommen bist? Die beiden Jungs lächeln, die dahinter ebenfalls. Selbst diejenigen, die die Farbe nicht kennen, finden, dass es eine raffinierte Frage ist. Sie haben stark zugeschlagen. Sein Auge ist ramponiert. Das Blut fließt ihm übers Gesicht. Er weint. Blutiger Rotz kommt aus seiner Nase. Er wimmert, unaufhörlich. Er antwortet nicht mehr. Die Brusthaut ist in Höhe der Rippen aufgesprungen. Er reibt sich immer noch mit den Händen und beschmiert sich mit Blut. Mit dem glasigen Blick eines kurzsichtigen Alten starrt er in die Sturmlaterne, ohne sie zu sehen. Sehr schnell ist es passiert. Es ist getan. Ob er daran stirbt oder ob er davonkommt, das hängt nicht mehr von Therese ab. Es hat keine Bedeutung mehr. Er ist zu einem Menschen geworden, der nichts mehr mit den anderen Menschen gemein hat. Jede Minute wird der Unterschied größer, nistet sich ein. Man hat dich nach der Farbe deines Personalausweises gefragt. Albert kommt ganz dicht an seine Nase heran. Man hört, vielleicht genügt es so. Es ist eine Frauenstimme, die aus dem Dunkel kommt. Die beiden Jungs hören auf. Sie drehen sich um und suchen die Frau. Auch Therese hat sich umgedreht. Es genügt, sagt Lucien. Ein Denunziant, sagt Albert. Das ist kein Grund, sagt die Frau, ihre Stimme ist unsicher. Es fängt wieder an. Zum letzten Mal, sagt Therese. Wir haben dich nach der Farbe des Personalausweises gefragt, den du in der Rue de Saussay vorgezeigt hast. Hinter uns. Es geht wieder los, ich gehe. Wieder eine Frau. Ich auch. Eine andere Frau. Therese dreht sich um. Wer sich ekelt, braucht nicht zu bleiben. Man hört die Frauen undeutlich protestieren, aber sie gehen nicht hinaus. Es reicht. Es ist ein Mann, der hinten steht. Sie hören auf zu tuscheln. Von Therese sieht man nach wie vor nur die weiße Stirn und manchmal, wenn sie sich vorbeugt, die Augen. Jetzt ist es nicht mehr dasselbe. Der Block der Kameraden hat sich gespalten. Etwas Endgültiges findet statt. Von Neuem. Im Einklang mit manchen, im Missklang mit anderen. Die einen folgen aus immer größerer Nähe, die anderen werden Fremde. Man hat gar keine Zeit zu unterscheiden. Die Frauen halten zum Denunzianten, der Denunziant hält sich an alle die, die nicht einverstanden sind. Die Lust zu schlagen wächst mit der Anzahl der Feinde, der Fremden. Los, schnell, die Farbe! Die beiden Jungs fangen wieder an zu schlagen. Sie schlagen auf die bereits geschlagenen Stellen. Der Denunziant schreit. Wenn sie prügeln, erstickt sein Klageschrei und wird zu einer Art obszönem Röcheln. Ein Geräusch, bei dem man Lust hat, noch stärker zuzuschlagen, damit es aufhört. Er versucht, den Schlägen auszuweichen, aber er sieht sie nicht kommen. Er steckt sie alle ein. Nun ja, wie alle Personalausweise. Haut drauf! Sie schlagen immer fester. Macht nichts. Sie sind unermüdlich. Sie schlagen immer besser, immer ruhiger. Je mehr sie schlagen, je mehr er blutet, umso klarer ist es, dass man schlagen muss, dass es wahr ist, dass es gerecht ist. Die Bilder steigen unter den Schlägen auf. Therese ist durchsichtig, verzaubert von Bildern. Ein Mann, der an der Wand steht, fällt. Noch einer und noch einer. Unentwegt fallen welche. Die 500 Francs dienten ihm dazu, sich Kleinigkeiten zu kaufen für sich selbst. Er war bestimmt nicht einmal Antikommunist, nicht einmal Kollaborateur, nicht einmal Antisemit. Nein, er denunzierte nur, ohne zu wissen, ohne zu leiden, vielleicht einfach nur, um sich kleine Luxusdinge eines Einzelgängers leisten zu können, um seinen Monatsgehalt aufzubessern, ohne wirkliche Not. »Zum letzten Mal«, sagt Therese, »wir haben dich nach der Farbe des Personalausweises gefragt, den du in der Rue des Saussay vorgezeigt hast.« »Hinter uns. Es geht wieder los, ich gehe.« Wieder eine Frau. Ich auch. Eine andere Frau. Therese dreht sich um. Wer sich ekelt, braucht nicht zu bleiben. Man hört die Frauen undeutlich protestieren, aber sie gehen nicht hinaus. Es reicht. Es ist ein Mann, der hinten steht. Sie hören auf zu tuscheln. Von Therese sieht man nach wie vor nur die weiße Stirn und manchmal, wenn sie sich vorbeugt, die Augen. Jetzt ist es nicht mehr dasselbe. Der Block der Kameraden hat sich gespalten. Etwas Endgültiges findet statt. Von Neuem. Im Einklang mit manchen, im Missklang mit anderen. Die einen folgen aus immer größerer Nähe, die anderen werden Fremde. Man hat gar keine Zeit zu unterscheiden. Die Frauen halten zum Denunzianten. Der Denunziant hält sich an alle die, die nicht einverstanden sind. Die Lust zu schlagen wächst mit der Anzahl der Feinde. Der Fremden. Los, schnell, die Farbe! Die beiden Jungs fangen wieder an zu schlagen. Sie schlagen auf die bereits geschlagenen Stellen. Der Denunziant schreit. Wenn sie prügeln, erstickt sein Klageschrei und wird zu einer Art obszönem Röcheln. Ein Geräusch, bei dem man Lust hat, noch stärker zuzuschlagen, damit es aufhört. Er versucht, den Schlägen auszuweichen, aber er sieht sie nicht kommen. Er steckt sie alle ein. Nun ja, wie alle Personalausweise. Haut drauf! Sie schlagen immer fester. Macht nichts. Sie sind unermüdlich. Sie schlagen immer besser, immer ruhiger. Je mehr sie schlagen, je mehr er blutet, umso klarer ist es, dass man schlagen muss, dass es wahr ist, dass es gerecht ist. Die Bilder steigen unter den Schlägen auf. Therese ist durchsichtig, verzaubert von Bildern. Ein Mann, der an der Wand steht, fällt. Noch einer und noch einer. Unentwegt fallen welche. Die 500 Francs dienten ihm dazu, sich Kleinigkeiten zu kaufen für sich selbst. Er war bestimmt nicht einmal Antikommunist, nicht einmal Kollaborateur, nicht einmal Antisemit. Nein, er denunzierte nur, ohne zu wissen, ohne zu leiden, vielleicht einfach nur, um sich kleine Luxusdinge eines Einzelgängers leisten zu können, um seinen Monatsgehalt aufzubessern, ohne wirkliche Not. Er lügt immer noch. Er muss Bescheid wissen. Muss wissen, was er nicht sagen will, nur noch das wissen. Wenn er gestehen würde, wenn er sich nicht mehr wehren würde, wäre der Unterschied zwischen ihm und den anderen nicht so radikal. Aber er beißt die Zähne zusammen, solange er kann. Haut drauf! Und sie hauen drauf. Es ist wie eine Maschine, die gut läuft. Doch woher kommt sie bei den Menschen, diese Möglichkeit zu schlagen, sich daran zu gewöhnen, es wie eine Arbeit zu tun, wie eine Pflicht? »Ich flehe sie an, ich flehe sie an, ich bin kein Schweinehund«, brüllt der Denunziant. Er hat Angst zu sterben. Nicht genug. Er lügt immer noch. Er will leben. Sogar die Läuse klammern sich ans Leben. Therese steht auf. Sie ist angsterfüllt. Sie hat Angst, dass es nie genug ist. Was könnte man ihm antun? Was könnte man erfinden? Der Mann an der Wand, der erschossen wird, hat auch nicht gesprochen. Was für ein anderes Schweigen. Und an der Wand war sein Leben eine Sekunde lang auf dieses tödliche Schweigen zusammengeschrumpft. An der Wand dieses Schweigen. Der da muss reden. Dieser Denunziant hier. Mein Gott, es wird nie genug sein. Da gibt es alle jene, denen es wurscht ist. Die Frauen, die gerade hinausgegangen sind und alle Drückeberger, die jetzt spötteln, das ist doch zum Lachen, euer Aufstand, eure Säuberung. Man muss schlagen. Es wird nie wieder Gerechtigkeit auf der Welt geben, wenn man in diesem Augenblick nicht selber die Gerechtigkeit und die Justiz ist. Die Komödie, die Richter, die getäfelten Gerichtssäle. Nicht die Justiz. Sie haben in den vergitterten Gefängniswagen, die durch die Straßen fuhren, die Internationale gesungen. Und die Bürger sahen hinter ihren Fenstern zu und haben gesagt, das sind Terroristen. Man muss schlagen, vernichten, die Lüge in Stücke zerschlagen und verjagen, dieses gemeine Schweigen. Mit Licht überschwemmen, die Wahrheit herausziehen, die dieser Schweinehund in der Kehle hat. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit. Wozu? Um ihn zu töten? Wem nützt das? Es ist nicht seinetwegen. Das geht ihn nichts an. Es geht nur darum, Bescheid zu wissen, draufzuhauen, bis er seine Wahrheit ausspritzt, seine Scham, seine Angst, das Geheimnis dessen, was ihn gestern allmächtig, unangreifbar, unberührbar machte. Jeder Faustschlag dröhnt in dem stillen Raum. Man schlägt auf alle Schweinehunde, auf die Frauen, die hinausgegangen sind, auf alle Angewiderten hinter den Fensterläden. Der Denunziant schreit in langen Klagelauten. Hinter dem Mann im Dunkel schweigt man, solange die Schläge fallen. Erst wenn sie seine Stimme hören, die protestiert, lodern die Beschimpfungen auf, die mit zusammengepressten Zähnen und geballten Fäusten ausgesprochen werden. Keine Sätze. Immer die gleichen Beschimpfungen, die gleichen Beleidigungen, die herauskommen, wenn die Stimme des Denunzianten bezeugt, dass er immer noch standhält. Denn von der Macht des Denunzianten bleibt noch das, diese Stimme, um zu lügen. Er lügt immer noch. Er hat immer noch die Kraft dazu. Es ist noch nicht so weit, dass er nicht mehr lügt. Therese sieht auf die Fäuste, die herabfallen. Sie hört den Gong der Schläge. Sie spürt zum ersten Mal, dass es im Körper des Mannes dicke Schichten gibt, die zu durchstoßen fast unmöglich ist. Schichten um Schichten tiefer Wahrheiten, die schwer zu erreichen sind. Sie erinnert sich, dass ihr das während der rastlosen Verhöre des Paares irgendwie aufgefallen war. Aber nicht so stark. Jetzt ist es unglaublich ermüdend. Es ist fast unmöglich. Kernerarbeit, Schlag um Schlag. Man muss durchhalten, durchhalten. Und nachher wird dann ganz klein, wird dann hart wie ein Korn die Wahrheit herauskommen. Die Arbeit geschieht weit fort, in dieser einsamen Brust. Sie schlagen in den Magen. Der Denunziant brüllt auf und hält seinen Magen mit beiden Händen, windet sich. Albert schlägt aus immer kürzerer Entfernung zu, versetzt ihm einen Schlag in die Geschlechtsteile. Er bedeckt sein Geschlecht mit beiden Händen und brüllt noch einmal auf. Er blutet stark im Gesicht. Er war schon vorher kein Mensch wie die anderen. Er war ein Menschendenunziant. Er kümmerte sich nicht darum, herauszufinden, aus welchen Gründen man ihn um Informationen bat. Selbst die, die ihn bezahlten, waren nicht seine Freunde. Aber jetzt kann man ihn mit nichts Lebendem mehr vergleichen. Selbst tot wird er keinem toten Menschen gleichen. Er wird den Vorraum versperren. Vielleicht ist es verlorene Zeit. Man müsste damit zu Ende kommen. Es lohnt nicht, ihn zu töten. Es lohnt aber auch nicht, ihn leben zu lassen. Er nützt so gar nichts mehr. Er ist völlig außer Gebrauch. Und gerade weil es sich nicht lohnt, ihn zu töten, kann man draufhauen. Genug. Therese steht auf und geht auf den Denunzianten zu. Ihre Stimme klingt ein wenig schwach nach dem dumpfen Gong der Fäuste. Man muss Schluss machen, ein Ende finden. Die Männer im Hintergrund lassen sie machen. Sie vertrauen ihr, geben ihr keinen Ratschlag. Schweinehund, Schweinehund. Die brüderliche Litanei der Beschimpfungen erfüllt sie mit Wärme. Schweigen im Hintergrund. Die beiden Kameraden sehen Therese aufmerksam an. Man wartet. Ein letztes Mal, sagt Therese. Wir möchten wissen, welche Farbe dein Ausweis hatte. Ein letztes Mal. Der Denunziant sieht sie an. Sie steht ganz nahe vor ihm. Er ist nicht groß. Sie ist ungefähr genauso groß wie er. Sie, schmal, jung. Sie hat gesagt, ein letztes Mal. Er hört umgehend zu stöhnen auf. Was soll ich Ihnen sagen? Sie ist klein. Sie hat zu nichts Lust. Sie ist ruhig und spürt, wie ein ruhiger Zorn ihr diktiert, ganz ruhig die Worte der Notwendigkeit herauszuschreien, die mächtig ist wie ein Element. Sie ist die Justiz und die Gerechtigkeit, wie es sie seit 150 Jahren auf diesem Boden nicht gegeben hat. Du sollst uns sagen, welche Farbe dieser Ausweis hatte, mit dem man dich bei der Gestapo hereinließ. Er flennt von Neuem. Von seinem Körper steigt ein merkwürdiger Geruch empor. ekelerregend und süßlich. Der Geruch von fetter, schlecht gewaschener Haut, vermischt mit dem des Blutes. »Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich sage Ihnen, dass ich unschuldig bin.« Die Beschimpfungen fangen wieder an. Schweinehund, Misthaufen, Drecksau. Therese setzt sich wieder. Ein Augenblick der Unterbrechung. Die Beschimpfungen gehen weiter. Therese schweigt. Zum ersten Mal sagt jemand im Hintergrund, man muss ihn eben liquidieren, Schluss mit ihm machen. Der Denunziant hebt den Kopf. Stille. Der Denunziant hat Angst. Auch er schweigt. Er macht den Mund auf, er sieht sie an. Dann kommt ein dünner kindlicher Klagelaut aus seiner Kehle. »Wenn ich wenigstens wüsste, was Sie von mir wollen«, sagt der Denunziant mit einer Stimme, von der er möchte, dass sie eine reine, inständige Bitte ist und die doch wieder verschlagen und abgefeimt klingt. Die beiden Jungs schwitzen. Mit ihren blutigen Fäusten wischen sie sich die Stirn. Sie sehen Therese an. »Es ist noch nicht genug«, sagt Therese. Die beiden Jungs drehen sich nach dem Denunzianten um, die Fäuste vorgestreckt. Therese steht auf und schreit, »Ihr dürft nicht mehr aufhören, er wird es sagen!« Eine Flut von Schlägen. Es ist das Ende. Im Hintergrund wieder Stille. Therese schreit, »War sie vielleicht rot, deine Ausweiskarte?« Das Blut rinnt herab. Er brüllt aus Leibeskräften. »Rot, sag es, rot!« Er macht ein Auge auf. Er hört auf zu brüllen. Er wird begreifen, dass dies das Ende ist. »Rot!« Die beiden Jungs holen ihn aus der Ecke heraus, in die er sich unaufhörlich flüchtet. Sie holen ihn heraus und stoßen ihn wieder hinein, wie sie es mit einem Ball tun würden. »Rot!« Er antwortet nicht. Man könnte meinen, er versucht, über seine Antwort nachzudenken. »Hau zu, Jungs! Fester! Rot! Schnell! Rot!« Sie haben auf die Nase geschlagen. Ein Blutstrahl spritzt heraus. Ein Schrei des Denunzianten. »Nein!« Die Jungs lachen. Therese lacht ebenfalls. »Gelb? Wie unsere? Gelb?« Jetzt versucht er, sich in die Ecke zu flüchten. Jedes Mal holen ihn die beiden Jungs heraus und er fällt mit einem dumpfen Plumps wieder aufs Kreuz zurück. »Gelb?« Therese steht. »Nein, nicht gelb.« Die Männer machen weiter. Er bekommt keine Luft mehr. Er schreit von Neuem. Seine Schreie werden von den Schlägen zerhackt. Jetzt ist der Rhythmus der Fragen und der Schläge der gleiche, schwindelerregend, aber gleichmäßig. Er spricht immer noch nicht. Er scheint nichts mehr zu denken. Seine blutig unterlaufenen Augen sind weit geöffnet und starren immer noch in die Sturmlaterne. »Wenn sie nicht gelb war, wie war sie dann?« Er schweigt immer noch. Dabei hat er verstanden. Er sieht Therese an. Er hört auf zu brüllen. Seine Hände drücken auf seinen Bauch. Er ist völlig zusammengekrümmt. Er versucht nicht mehr auszuweichen. »Schnell«, sagt Therese, »was für eine Farbe, schnell!« Er fängt wieder an zu schreien. Seine Schreie sind leiser, dumpfer. Es geht dem Ende entgegen. Doch man weiß nicht, welchem. Vielleicht wird er nicht mehr reden. Aber auf jeden Fall geht es dem Ende entgegen. Sie war, schnell! Wie ein Kind. Sie werfen ihn sich wie einen Ball zu und schlagen mit den Fäusten, treten mit den Füßen, sie sind schweißgebadet. Genug! Therese geht geduckt auf den Denunzianten zu. Der Denunziant sieht sie. Er weicht zurück. Von Neuem Stille. Er leidet nicht einmal mehr. Es ist nur der Schrecken. »Wenn du es sagst, lassen wir dich in Frieden. Wenn du es nicht sagst, werden wir dich hier auf der Stelle abmurksen. Hau drauf!« Der Denunziant weiß vielleicht nicht mehr, was man von ihm will. Doch er wird reden. Man hat den Eindruck. Man muss ihn daran erinnern, worum es geht. Er versucht, den Kopf zu heben, wie ein Mensch, der ertrinkt, zu atmen versucht. Er wird reden, das ist sicher. Es ist soweit. Nein, es sind die Schläge, die ihn am Reden hindern. Doch wenn die Schläge aufhören, wird er nicht reden. Therese schreit, »Ich werde sie dir sagen, ich werde sie dir sagen, die Farbe deiner Ausweiskarte.« Sie hilft ihm. Sie hat wirklich den Eindruck, dass sie ihm helfen muss, dass es ihm allein nicht gelingen wird. Sie sagt noch einmal, »Ich werde sie dir sagen!« Der Denunziant beginnt zu brüllen. Ein kontinuierlicher Klagelaut wie der einer Sirene. Sie lassen ihm keine Zeit zu reden. Und der Klagelaut bricht ab. Grün, brüllt der Denunziant. Stille. Die Jungs hören auf. Der Denunziant schaut in die Sturmlaterne. Er stöhnt nicht mehr. Er sieht völlig verstört aus. Er ist auf den Boden gesackt. Er hat reden können. Er fragt sich vielleicht, wie er geredet hat. Im Hintergrund Stille. Therese setzt sich. Es ist vorbei. Ja, sagt Therese, sie war grün. Wie um etwas festzustellen, was man seit Jahrhunderten weiß. Es ist vorbei. D kommt zu Therese. Er bietet ihr eine Zigarette an. Sie raucht. Der Denunziant ist immer noch in seiner Ecke. Versteinert. Zieh dich wieder an, sagt Therese. Aber er tut nichts dergleichen. Auch die beiden Jungs rauchen eine Zigarette. D hat dem Denunzianten eine Zigarette hingehalten. Er sieht sie nicht. Die Ausweiskarten der Agenten des SD, der deutschen Geheimpolizei, waren grün, sagt Therese. Die Kameraden im Hintergrund bewegen sich. Einige gehen hinaus. Und Albert vom Kapital, sagt einer im Hintergrund. Therese sieht D an. Stimmt ja. Noch Albert vom Kapital. Man wird sehen, sagt D. Das wird man morgen sehen. Es scheint ihn nicht mehr zu interessieren. Er nimmt Therese Hand, er hilft ihr beim Aufstehen. Sie gehen hinaus. Albert und Lucien sind damit beschäftigt, den Denunzianten wieder anzuziehen. In der Bar strahlt das helle Licht einer anderen Welt. Es ist die Elektrizität. Alle Frauen sind dort, es sind 5, sowie die beiden Männer, die mit ihnen hinausgegangen sind. Er hat gestanden, sagt Therese zu ihnen. Niemand antwortet. Therese versteht. Es ist ihnen wurscht, dass er gestanden hat. Sie setzt sich und betrachtet sie. Es ist seltsam. Sie sind seit einer halben Stunde da. Was haben sie in dieser Bar gemacht? Worauf haben sie gewartet? Sie haben sich ins Licht geflüchtet. Er hat gestanden, sagt Therese noch einmal. Keine von den 5 sieht sie an. Eine Frau steht auf, immer noch ohne sie anzusehen. Was glaubst du wohl, was uns daran liegt? Sagt sie gleichgültig. Das ist doch dermaßen zum Kotzen. Die, der neben Therese stand, geht auf die Frau zu. Du wirst sie in Frieden lassen, ja? Roger und D nehmen Therese unter den Arm. Die Frauen halten den Mund, sie gehen hinaus. Die beiden Männer, die bei ihnen sind, gehen ebenfalls pfeifend hinaus. Und du wirst jetzt schlafen, sagt D. Ja. Therese nimmt ein Glas Wein. Sie trinkt einen Schluck. Sie spürt den Blick Ds auf sich. Der Wein ist bitter. Sie stellt das Glas wieder hin. Ihr müsst ihn gehen lassen, sagt Therese. Er kann gehen. Roger ist sich nicht sicher, ob man ihn gehen lassen soll. Ich will ihn nicht mehr sehen, sagt Therese. Eine solche Beute, sagt Roger, werden Sie nicht gern laufen lassen. Ich werde es Ihnen erklären, sagt die. Therese beginnt zu weinen. In der klassischen Lesung auf Bayern 2 las Doris Wolters aus Der Schmerz von Marguerite Duras in der Übersetzung von Eugen Helmle. Sie hörten die Erzählungen Albert vom Kapital und zuvor den Schluss von Monsieur X, genannt Pierre Rabier. Eine Produktion des SWR von 2017.